Der Heiland reicht dir seine Gnadenhände. Vergebung hält er schon für dich bereit. Die Sünde hält dich noch, mach ihr ein Ende. Komm heut zum Herrn, solange es ist noch Zeit. O flüsterst du, mein Freund, wie in dem Himmel, der Heiland und die Engel warten dein. Wenn du jetzt ärztlich bietest um Vergebung, wird groß die Freude dort beim Vater sein. O wüsstest du, mein Freund, wie jetzt im Himmel der Heiland schriebe mitten durch Borte Hand auch deinen Namen in das Buch des Lebens, den Tag, an dem dein Herz Frieden fand. O wüsstest du, mein Freund, und die Engel warten da. Wenn du jetzt ernstlich bittest um Vergebung, wird groß die Freude dort beim Vater sein. Der Himmel füllt sich freudig in Erwartung auf dein Gebet der Buße und dein Flehen. Der Herr lässt fließen mächtige Segensströme. Komm heut zu ihm, dann lässt er es geschehen. O wüsstest du, mein Freund, wie in dem Himmel der Heiland zu die Engel warten da. Wenn du jetzt ernstlich bittest um Vergebung, wird groß die Freude dort beim Vater sein.